Abschnitt 8 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Hetzjagd, dritter Akt. Detektivs in der Hotelhalle. Portier klatscht in die Hände. Franz, Gepäck von Nummer 64. Ins Kontor rufend, Rechnung für Nummer 15, 16. Hinaufrufend, Clara, 64 aufräumen. Franz, wo steckt der Lausbub? Franz kommt. Gepäck von Zimmer 64, aber schnell. Strebinger im Raglan mit karierter Mütze, glatt rasiert, die englische Pfeife nervös in der Hand schwingend, stürmt herein. Hinter ihm kommt Steidel, grauer, steifer Hut mit gerader Krempe, gelber Überzieher. Portier, die Rechnung für 15, 16. Zu den beiden, ein Zimmer mit Bad. Strebinger, mit Bad? Steidel, nein, wir wollen nur fragen. Portier eilt ab. Einen Moment bitte. Strebinger will ihn zurückhalten. Hallo. Steidel, lass ihn, jetzt hat's wirklich keine Eile mehr. Strebinger, bei dir hat's niemals Eile, genauso wie mit deinem Hosenbügeln. Da hast du auch eine halbe Stunde herumgewurstelt. Steidel, die sehen aber auch aus wie vom Schneider, was? Strebinger, ich pfeif auf die Bügelfalte. Ein halbes Jahr hocken wir auf dem blöden Postamt und endlich läutet die Glocke und da haben wir beide keine Hosen an. Steidel, na, und was hat es uns geschadet? Strebinger, ich bitte dich, mach mich nicht verrückt. Was redest du für Unsinn, was es uns geschadet hat? Entwischt ist er uns. Steidel, und wenn wir die Hosen angehabt hätten? Strebinger, dann hätten wir ihn noch anhalten können, bevor er ins Auto gestiegen ist. Steidel, na ja, dann hätte er uns niedergeschossen. Strebinger, wir hätten aber unsere Pflicht erfüllt. Steidel, was ist das für eine Pflicht, sich erschießen zu lassen? Das steht nicht im Dienstvertrag. Strebinger, so ist er uns vor der Nase weggefahren. Steidel, und wir wissen, dass er hier ist. Strebinger, durch einen glücklichen Zufall. Steidel, na siehst du, wenn wir nicht die Hosen gebügelt hätten, wären wir erschossen und hätten keinen glücklichen Zufall. Strebinger, natürlich, du hast immer Ausreden für deine Langweiligkeit. Steidel, und du hast immer Eile. Du wolltest ja schon vom Postamt aus den Herrn Polizeirat telefonieren, dass uns der Spion ausgerutscht ist. Da wären wir jetzt beide entlassen. Strebinger, ich konnte doch nicht wissen, dass wir dasselbe Auto nochmals treffen werden. Und ich habe gebrüllt, es soll stehen bleiben, trotzdem es leer war. Steidel, na ja. Strebinger, ich habe gebrüllt, ich habe gebrüllt. Steidel, na ja. Strebinger, warum hast du nicht gebrüllt? Steidel, weil du gebrüllt hast. Wie sieht denn das aus, wenn zwei Leute auf der Ringstraße stehen und beide brüllen einen Chauffeur an? Strebinger, und wer hat den Chauffeur gefragt, wohin er von der Post mit dem Mann gefahren ist? Und wer hat dann gesagt, wir sollen ihm ins Café Kaiserhof nachfahren? Steidel: Glaubst du, ich wäre in den Prater gefahren? Und das Messerfutteral da hab ich im Wagen gefunden. Strebinger: Kein Kunststück, wenn ich den Wagen angebrüllt hab und dem Chauffeur befohlen, nochmal ins Café Kaiserhof zu fahren. Steidel: Er war ja nicht mehr im Kaiserhof. Strebinger: Aber ich hab am nächsten Autostandplatz herausgekriegt, dass er eben weggefahren ist. Steidel: Aber nicht wohin. Das hat der Wasserer mir gesagt, der dort die Karosserien wäscht und den Herren Chauffeuren Würsteln holt. Der hat's gehört, wie der Herr gesagt hat, ins Hotel Klomser. Strebinger: Naja, gewiss. Wir haben beide das gleiche Verdienst an der Ausforschung des Täters. Steidel: Ja, wir wissen beide nicht, wer es ist. Portier kommt: Was ist denn mit der Rechnung für Zimmer 1516? Strebinger: Verzeihen Sie, Herr Portier, wer ist denn jetzt mit dem Auto gekommen? Portier: Na, hören Sie, glauben Sie, ich habe Zeit, mich darüber zu unterhalten, wer mit dem Auto fährt und wer zu Fuß hatscht? Steidel: Wir sind Detektivs der Polizeidirektion. Portier: Ah, das ist etwas anderes. Franz, mit Gepäck beladen: Gepäck von Zimmer 64. Portier: Ich hab jetzt keine Zeit. Franz ab: Also, Sie wollen wissen, wer jetzt mit dem Auto angekommen ist. Strebinger: Ja, während der letzten halben Stunde. Portier: Also, da haben wir zuerst das Fräulein Schönemann aus Berlin. Die hat Nummer 18 mit Bart. Dann ist um 6. Franz: Rechnung von 1516. Portier: Stör mich jetzt nicht, Lausbub blöder. Also dann ist noch gekommen Herr Nikolitsch aus Sarajevo. Strebinger: Aha, das ist er. Portier: So, der ist gleich im Krankenstuhl ins Zimmer hinaufgebracht worden. Der arme Herr hat keine Beine und ist ein Verbrecher? Wer hätte das geglaubt? Strebinger: Keine Beine? Dann kann er nicht ins Auto gesprungen sein. Steidel: Wer ist noch angekommen? Portier: Dann ist einer gekommen, der hat Zimmer 25. Ein Russe. Strebinger: Aha. Portier: Wie heißt er denn nur? Er sieht nach. Nischinski, Mitglied des Kaiserlichen Hofballetts in Petersburg. Strebinger zu Steidel: Opernball 13, verstehst du? Portier: Ja, der ist gerade angekommen, direkt vom Westbahnhof, mit 15 Koffern. Lauter Kostüme, 3 Autos waren voll. Steidel: Sonst niemand? Portier: Ja, vorher ist noch der Herr Oberst Redel gekommen. Steidel und Strebinger: Wer? Oberst Redel? Unser Oberst Redel? Portier: Der vom Generalstab. Strebinger zu Steidel: Du, das ist großartig. Jetzt wohnt der Spion mit unserem obersten Redel unter einem Dach. Lachend: Vielleicht gar Wand an Wand. Wie würde das in einem Kriminalroman heißen? Selbst in die Falle gegangen oder in der Höhle des Löwen? Nein, das kann sich kein Dichter ausdenken. Das glaubt ihm ja keiner, dass sich ein Spion in dem Haus einmietet, wo der größte Verfolger der Spione wohnt. Ha, ha, ha, der wird Augen machen, der Herr Oberst Redel, bis ich ihm melden werde. Ich werd's ihm gleich melden. Steidel: Das hat keine solche Eile. Du solltest zuerst die Polizeidirektion anrufen. Wir müssen dem Regierungsrat Geier ja sagen, dass der Verfolgte im Hotel Klomser ist. Strebinger: Hast recht, der wartet eh schon. Er geht in die Telefonzelle. Steidel zum Portier: Ist der Herr Oberst Redl auch mit dem Auto gekommen? Strebinger in der Zelle: Bitte, Fräulein, 12.3.48. Portier: Das weiß ich nicht, ich habe nicht hinausgeschaut. Strebinger in der Zelle: Ergebener Diener, Herr Regierungsrat, hier Zivilwachmann Strebinger von der Überwachungsstelle Hauptpostamt. Portier: Vor 20 Minuten ist er nach Hause gekommen. Zimmer Nummer 1 hat er. Strebinger: Ja, ich habe das Mietsauto ausfindig gemacht und bin darin mit dem Steidel gleich ins Café Kaiserhof nachgefahren. Portier: Er wollte ein Hofzimmer haben. Strebinger: Beim Autostand hat uns ein Wasserer gesagt, dass er ins Hotel Klomser gefahren ist. Portier: Heute Nachmittag ist er angekommen, der Herr Oberst, aus Prag. Strebinger: Im Auto haben wir ein Taschenmesserfutteral gefunden. Wie er die Briefe aufgemacht hat, hat er es wahrscheinlich liegen lassen. Steidel: Herr Portier, fragen Sie mal die Gäste, die nachmittags gekommen sind, ob keiner dieses Messerfutteral hat liegen lassen. Strebinger: Jawohl, Herr Regierungsrat, eine Razzia und alle Taschenmesser ausprobieren, ob sie in das Futteral passen. Ja, freilich haben Herr Regierungsrat recht. Das ist noch kein Beweis, dass ihm das Futteral gehört. Oberst Redl, Waffenrock, Säbel, graue Generalstäblerkappe, die Handschuhe anziehend, erscheint auf der Treppe. Strebinger: Und noch etwas Interessantes muss ich dem Herrn Regierungsrat gehorsamst melden. Der Herr Oberst Redl wohnt zufällig auch im Klomser. Redl zum Portier: Hat Herr Leutnant Chomatka nach mir gefragt? Portier: Niemand, Herr Oberst. Haben Herr Oberst vielleicht dieses Futteral verloren? Redl: Ja. Er nimmt sein Taschenmesser heraus und stülpt das Futteral darüber. Strebinger: Ja, wenn wir nur schon wüssten, wem das Futteral gehört, dann wüssten wir auch, wer der Spion ist. Redl steckt das Messer ein. Wo habe ich denn das Zeug liegen? Er hält plötzlich erschrocken inne. Sich umwendend bemerkt der Steidel, der im Fremdenbuch blättert. Strebinger: Jawohl, Herr Regierungsrat, also bis der Herr Kommissär mit den Beamten hier ist, werde ich Herrn Oberst Redl bitten, die Leitung der Untersuchung zu übernehmen. Redl verlässt das Hotel. Strebinger: Ergebener Diener, Herr Regierungsrat. Er hängt an, verlässt die Zelle, zu Steidel: Ich hab schon alles gemeldet. Steidel: Auch vom Futteral? Strebinger: Ja, warum? Steidel zum Portier: Rufen Sie sofort 12.3.48 an und sagen Sie, es ist schon alles in Ordnung, das Futteral gehört dem Herrn Obersten Redl. Strebinger: Was? Steidel: Komm. Beide ab. Portier: Franz, die Rechnung von 15.16. Vorhang. Ende von Abschnitt 8. Gelesen von Klaus Missfeld.